gespaltenen Horizonten erbaut neben meiner Burg aus Terrakotta. Weites Himmel, blaues Gewölbe, besudelt von unentschlossenen Abenteurern. Garnison verschneiter Pfade und ein weiter Gräber unter freiem Himmel. Ich sah die blinden Passagiere an deinen Toren klagen, brutalisiert von einer erbarmungslosen Wache. Wie viele verstümmelte Sklaven verrotten in deinen übel riechenden Abwasserkanälen? Wie viele Harlekine entziehen sich deinen Heldentaten? Wie viele verharren in deinem Rassismus? Horden von Anführern und Spekulanten schmieden das Elend meines fügsamen Körpers. Damals triumphierte die Kraft deiner Fabriken, vertraute Eiden zu deinen Steinbrüchen. Von meinem Heim brachte mich eine Kutsche mit schwarzen Rössern in deinen wohlhabenden Vororte. Eine reizende Jungfrau verleitete mich, in einem unvollendeten Turm zu arbeiten. Komplize deiner Begünstigten nahm ich die Peitsche auf mich, die niederträchtige Abhängigkeit. Werkzeug von Hirten und Ingenieuren auf dem Weg deines Verfalls. Horden von Anführern und Spekulanten schmieden das Elend meines fügsamen Körpers. Damals triumphierte die Kraft deiner Fabriken, vertraute Alten zu deinen Steinbrüchen. Von meinem Heim brachte mich eine Kutsche mit schwarzen Rössern in deine wohlhabenden Vororte. Eine reizende Jungfrau verleitete mich, in einem unvollendeten Turm zu arbeiten. Komplize deiner Begünstigten nahm ich die Peitsche auf mich, die niederträchtige Abhängigkeit. Werkzeug von Hirten und Ingenieuren auf dem Weg deines Verfalls. In deine wohlhabenden Vororte, eine reizende Jungfrau verleitete mich, in einem unvollendeten Turm zu arbeiten. Komplize deiner Begünstigten nahm ich die Peitsche auf mich, die niederträchtige Abhängigkeit. Werkzeug von Hirten und Ingenieuren auf dem Weg deines Verfalls.